erste deutsche Streaming-Plattform Möb-Möb.org. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Contentcast mit Annika K. von www.gulli.com. Hallo, Annika. Hallo, Hallo, guten Annika. Abend. Ah, Verzögerung. Ja, wirklich. Genau. Und mir, der Julp, also der Jule. Hört ihr uns alle? Sind wir drauf? Jetzt müssen wir den Chat fragen. Ja, sie hören ja, uns. Ja, doch. Sehr gut. Auch alle gleich laut? Weil das fragt immer der Rio in den Sendungen, das habe ich mir jetzt abgeguckt. Laut und deutlich. Das ist schön. Ja, wir sind sogar pünktlich, weil Rio nicht mitcastet. Den haben wir auch rechtzeitig rausgeschmissen. Und ihm erklärt, er darf nichts sagen. Ja, dann, wenn wir die Audio geklärt haben, dann sollten wir vielleicht erklären, was wir hier vorhaben. Ja. Nämlich einen Content-Cast über ein Thema. Und welches? Genau, wir werden heute reden über das Thema Transparenz mit besonderem Schwerpunkt auf Whistleblowing und auch ein bisschen auf WikiLeaks und auf Bradley Manning, was halt einer der bekanntesten Whistleblowing-Fälle der letzten Jahre ist, zumindest so unter Internetnutzern, aber auch halt allgemein über Whistleblowing im Unternehmens- wie im staatlichen Umfeld in Deutschland und auch in den USA. Genau, und deshalb haben wir eigentlich, also wir haben sogar eine Struktur und einen Aufbau für unseren Podcast. Genau, das dürfte die erste Sendung auf Möb-Möb sein, die jemals ein Konzept hatte und wo jemand recherchiert hat und so. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Gut, dass du das gesagt hast. Ja, wir sind wirklich, ich glaube wirklich, dass wir, also jetzt abgesehen von Soziopod oder so, ich glaube, wir sind da wirklich die Ach, Ersten. Soziopod, die schulden mir ja immer noch die Sendung über Extremismus. Auf die habe ich mich voll gefreut und dann haben sie die seit wer weiß wann immer wieder verschoben. Ah, muss man mal gucken. Ich hoffe, die kommt mal bald. Genau, also wir haben unseren Podcast so aufgeteilt, dass ich über Whistleblowing und über Transparenz kurz rede und dann die Annika über WikiLeaks und Bradley Manning und haben uns danach dann ein paar Fragen überlegt, über die wir so reden könnten. Und wenn der Chat, also der Chat im Allgemeinen, weil wir haben auch noch einen Chat im Chat, was fragen möchte und es nicht möchte, dass es im Chat untergeht, dann kann er uns bei den Shownotes die Fragen schreiben. Wenn wir sie nicht sofort beantworten können, reichen wir sie nach. Würde ich sagen. Ja. Genau. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Also ich habe mich mit dem Thema Whistleblowing befasst und war überrascht, wie interessant das Thema ist. Weil nämlich ich da schon von solchen Fällen von Whistleblowing gehört habe, aber die nie irgendwie mit Whistleblowing zusammengeführt habe. Und unter Whistleblowing, was ja so auf Deutsch Pfeife blasen heißt oder so, gibt es eigentlich keine richtige deutsche Übersetzung. Das wird bei Wikipedia als Hinweisgeber oder Informant über Missstände oder allgemeine Gefahren definiert. Also jemand, der über Korruption, Insiderhandel, Menschenrechtsverletzungen aufklärt. Eine eindeutige Herkunft gibt es nicht. Erstmals ist es aufgetaucht 1970 im Englischen. Seit den 80er Jahren wird es in Deutschland verwendet. Das Whistleblower-Netzwerk hat dann nochmal eine bisschen ausführlichere Definition, aber im Grunde kommt es auch hin. Wichtig ist für ja, die Whistleblower... Ja? Es gab ja tatsächlich mal eine Initiative dafür, einen deutschen Begriff zu finden, weil halt ein paar Leute der Ansicht waren, dass das Ganze vielleicht mehr honoriert würde, wenn wir einen vernünftigen Begriff dafür hätten. Das hat sich aber leider, wie man vermutlich sagen muss, nicht durchgesetzt. Ich vermute mal, dass es einfach dabei bleiben wird, dass der englische Begriff in Deutschland verwendet wird. Wobei das natürlich immer so ein bisschen ungeschickt ist dann teilweise, vor allem für Leute, die jetzt halt mit Englisch nicht so viel anfangen können. Und es könnte ja auch ein Zeichen dafür sein, dass das Konzept hier vielleicht auch ein bisschen nicht so beachtet wird. Könnte man zumindest so interpretieren, dass wir nicht mal ein eigenes Wort dafür haben, wobei wir ja für viele Sachen mittlerweile englische Begriffe verwenden. Genau, also ich würde eigentlich sagen, jetzt in unserer heutigen Zeit macht das gar nichts aus, wenn da kein deutscher Begriff ist. Also es gibt so Begriffe, die dann ins Deutsche übersetzt werden, die passen einfach. Also da finde ich die Englischen einfach auch viel besser. So. Also Whistleblowing wäre dann so für mich die Sache. Mich stört es jetzt auch nicht, aber ich bin da auch so dermaßen, also ich benutze auch im normalen Leben zu viele Anglizismen und manchmal rede ich versehentlich Englisch und merke es nicht oder so. Also mich darfst du nach sowas eh nicht fragen. Ja, also wichtig ich ist zu sagen... weniger Rechtschreibfehler als im Deutschen. Echt? Das Ja. ist cool. So irgendwie seit der 5. Rechtschreibreform habe ich es im Deutschen relativ aufgegeben, was ich in meinem Job vermutlich nicht darf, aber egal. Wichtig zu sagen ist bei Whistleblower, dass es halt nicht in eine, also es ist nicht eine Kategorie, dass jetzt nur die Politik davon betroffen ist. Es gibt Whistleblower in der Wirtschaft, halt in der Regierung. Es gibt Whistleblower, wie auch jetzt Bradley Manning im Militär. Eigentlich überall da, wo eine Organisation ist und jemand aus der Organisation über Insiderwissen verfügt und dann die Insider-Informationen übernimmt, um über Missstände aufzudecken. Also Journalisten fallen nicht drunter, weil man sagt, okay, Journalisten, das ist eine eigene Kategorie. Wenn Ja, die aber haben ja auch jetzt zum kein Beispiel, Insiderwissen. wenn Ein jetzt aber, Whistleblower ja, ist ja jemand, der ist von innen. genau, wenn ich habe jetzt überlegt, ein Journalist kann eigentlich nur ein Whistleblower werden, wenn jetzt zum Beispiel die Annika über irgendwelche Korruptionssachen bei Gulli.com aufklären würde. Dann Ja, wärst du, genau. glaube ich, Dann ne? ja, klar. Genau. Ansonsten sind halt Whistleblower Leute, die in der Organisation diese Insiderwissen haben und dann halt über die Missstände aufdecken. Es gibt internes Whistleblowing, das ist innerhalb der Organisation. Also der Whistleblower ist noch angestellt bei der Organisation, dann halt das Externe, das heißt, der ist nicht mehr in der Organisation, sondern macht das von außen. Wolltest du was sagen? Nee. Nee, nee, Dann ich gibt wollte es. nichts sagen. Genau, Ich dann wollte gibt nur es die kurz was tippen Unterscheidung. und wollte mich deshalb muten, dabei bin ich wohl irgendwo dran gekommen. Okay, nee, die Verzögerung ist irgendwie bei dir ganz komisch. Das habe ich bei den anderen irgendwie noch nicht. Dann gibt es das offene, das vertrauliche und das anonyme Whistleblowing. Das heißt halt, das offene Whistleblowing, der Whistleblower ist allen bekannt. Dann war er vertraulich, der Whistleblower ist in einem kleinen Kreis bekannt. Und dann halt das anonyme und da ist halt der Whistleblower anonym. Das Netzwerk der Whistleblower findet Whistleblowing total, also wichtig, weil es halt über Missstände und kriminelle Handlungen aufdeckt. Es ist ein Unterschied zum Zeugen und zum Informanten. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu merken. All die Informationen, die ich euch gerade entgegenwerfe, findet ihr dann irgendwann noch mal entweder auf meinem Blog oder auf den Shownotes, die wir dann auf die Seite stellen. Also wer nicht mitkommt, der kann das dann noch mal nachlesen. Wichtig ist bei Zeugen, Zeugen berichten erst nachdem die Tat passierte über die Tat an sich. Also da ist das alles schon passiert und im Nachhinein kriegen sie dann halt, werden sie halt dazu befragt. Informanten ist auch wieder was ganz anderes, weil die Informanten für Zeitungen oder so stehen unter dem Informantenschutz. Das heißt, der Journalist muss nicht bekannt geben, von wem er die Daten hat. Und der Whistleblower ist halt derjenige, der schon wirklich vor der Tat auf die Tat aufmerksam macht. Es ist aber nicht gesetzt, es ist wenn jetzt ein geplanter Terrorangriff kommt oder so, wäre er dazu verpflichtet, wäre jeder dazu verpflichtet, was zu machen. Aber Whistleblowing ist nicht irgendwie gesetzlich geschützt oder es wird auch nicht vorausgesetzt, dass jemand in der Firma dann wirklich über die Missstände seiner Firma aufdeckt. Warte. Gut. Ich sehe nur gerade, dass der Riot Burns einmal nicht seine Klappe halten kann. Der bombardiert uns im Chat zu. Ja, aber wir trollen uns nur gegenseitig, das ist in Ja, Ordnung. ist ja okay. Ja, ich dachte nur, er hätte uns was Wichtiges geschrieben und ich müsste ihn beachten. Genau, es gibt der Ablauf von Whistleblowing, muss man sich so vorstellen. Es gibt ein Ereignis. Der Whistleblower bemerkt dieses Ereignis, bewertet es und dann geht er halt entweder an die Öffentlichkeit oder versucht in seiner Firma irgendwas zu verändern. Es gibt dann meistens die Reaktion halt von der Firma oder so und dann entweder Erfolg oder halt Misserfolg und dann geht der Vorgang weg. Also nochmal von neuem. Ja, der Whistleblower-Preis, den das Whistleblower-Netzwerk irgendwie ausschreibt, hat verschiedene Kriterien für diesen Preis. Und es geht erstmal um brisante Enthüllungen über nicht tolerierbare Gefahren. Dann gibt es den Gemeinwohlbezug, das Alarmschlagen und die Bedrohung der Existenz. Halt, das sind so wichtige Sachen, wo man so unter den Kriterien gucken die, ob da wirklich ein Whistleblower stattgefunden hat. Es gibt berühmte Whistleblower. Das war für mich zum Beispiel auch noch neu. Und interessant fand ich zum Beispiel von den Preisträgern drei Leute. Da gibt es einmal einen Russen, den Alexander Nikitin, der ist 1999, ist der aufgefallen mit Whistleblowing. Ich weiß, dass ich Whistleblowing ganz komisch ausspreche, aber ich bin Hesse und da wird das ganz komisch gesprochen. Der hat, also der Alexander Nikitin hat halt über unsichere Atommülllager und gefährliche Praktiken der russischen Nordmeerflotte aufgedeckt, wurde wegen Landesverrat und Spionage angeklagt, aber freigesprochen 2000. Dann gab es 2003 den Daniel Ellsberg, das war ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Der hat die Pentagon-Papiere 1971 an die Presse weitergegeben. Der ist eigentlich, also der musste, glaube ich, nicht ins Gefängnis, also habe ich nicht gelesen, aber Nee, einen, die haben versucht, ihn unter dem Espionage-Act, über den wir später noch reden werden, anzuklagen, haben es dann aber nicht gemacht, weil das auch Implikationen für die Pressefreiheit gehabt hätte und so ist er letztendlich dann ohne Strafe davongekommen. Er hat wohl Nachteile hinnehmen müssen für seine Karriere und er war auch zeitweise sehr unter Druck, aber er ist nicht verurteilt worden. Genau. Es gibt aber einen republikanischen Kongressabgeordneten, der hat gesagt, er hätte durchaus, also dieser Kongressabgeordnete hätte durchaus die Todesstrafe gefordert, wenn durch diese Pentagon-Papiere US-Soldaten in Gefahr gewesen wäre. Und das hat er 2010 gesagt gehabt. Bei Whistleblower-Preisträger, also die Seite gibt, fand ich sehr interessant. Die kümmern sich auch um Whistleblower und versuchen da Lobbyarbeit, also Lobbyingarbeit in Anführungsstrichen, weil das ein gemeinnütziger Verein ist, zu machen. 2011 ist Anonymous unter anderem mit dem Whistleblower-Preis gezeichnet geworden, unter anderem mit der Verbreitung von dem Video über die US-Soldaten im Irak. Was mich dann, aber da merkt man dann auch wieder, wie alt ich bin, überrascht hat, ist nämlich, dass die Watergate-Affäre mit dem Deep Throat und dem Bob Woodward und dem Karl Bernstein, wo es auch einen Film gibt mit Robert Redford, der ist auch ein Whistleblower. Das war mir so gar nicht bekannt. Aber um die zwei anderen Whistleblower erzähle ich später, weil die haben im Militär was zu tun. Wenn ich zu schnell bin, kann auch der Chat irgendwie mal motzen, weil ich merke, ich fange an zu labern. Dann, Gesetzgebung ist ziemlich prekär. Also ich habe die Gesetzgebung aufgeteilt in USA und Deutschland. Und die USA hat einen Whistleblower Protection Act. Das ist ein Bundesgesetz aus dem Jahre 1989 und der ist eigentlich dazu da, Mitarbeiter der Regierung oder der Bundesbehörden vor den Repressalien, die durch die Whistleblower-Geschichte entstehen, zu schützen. Es sollte ein Whistleblower Protection Enhancement Act geben, aber da sollte 2008 gab es den ersten Gesetzesentwurf, aber der wurde nicht umgesetzt, weil der für die Demokraten, also für die Republikaner war der zu stark, also zu heftig formuliert und die haben sich noch nicht darauf geeinigt. Es gab da noch eine Stimme, die den Gesetzesentwurf auf Warten gesetzt hat, wo man nicht weiß, wer das war oder wie auch immer. Die USA hat sogar drei Behörden, die sich eigentlich um die Einhaltung dieses Gesetzes kümmern sollen. Nur, die sind nicht sehr effektiv und also diese Office of Special Counsel soll sich eigentlich mit dem Whistleblower-Schutz befassen, hatte aber zum Beispiel 2008 den Skandal um den Chef der Behörde, Scott J. Bloch. Der hat einfach seine Arbeit nicht gemacht. Der hat eigentlich die Leute, die auch gegen ihn irgendwas gesagt haben, weil er soll irgendwann ziemlich, soll irgendwie ziemlich homophob gewesen sein und so, hat der halt entlassen. Und da wurde dann erst 2011 die Stelle neu besetzt. Und dann kommen wir zu dem sogenannten Espionage. Ich habe das schon wieder falsch gesagt. Act. Espionage-Act. Genau. Ich Müsste sage so einfach ungefähr hinkommen. Ich sage einfach das nächste Mal Annika und dann darfst du das sagen. Wirfst du einfach nur so das Wort ein. Das ist ein Bundesgesetz von 1917 und mich hat erschreckt, wie alt die Gesetze eigentlich sind, die in Amerika immer noch zur Geltung kommen. Denn dieser Espionage Act verbietet eigentlich jeden Versuch, in militärische Operationen einzugreifen, US-Feinde während Kriegszeiten zu unterstützen, Befehlsverweigerung zu fördern oder Rekrutierung zu stören. Das ist ein Gesetz nach dem Ersten Weltkrieg. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals schon entschieden, dass dieses Gesetz nicht gegen die Redefreiheit verstößt. Also dieses Gesetz ist gültig und beinhaltet auch unter anderem die Todesstrafe. Ich habe mir zwei Leute angeguckt, die mit dem Espionage Act, ich vergesse irgendwie, ich glaube am Ende kann ich das noch, zwei sind darunter angeklagt. Der eine bekannte sich schuldig, Informationen weitergegeben zu haben. Er wurde verurteilt auf 12 Jahre zuerst und hat dann eine Strafreduzierung auf 10 Monate gekriegt. Und einer, der sogar nur die Unterlagen der NSA in seinem Haus gelagert hatte, wurde für 6 Jahre verurteilt. Also diese unterschiedlichen Urteile fand ich halt sehr interessant, wie unterschiedlich es ausgelegt werden kann und zu welchem Strafmaß eigentlich man da möglich ist. In Deutschland gibt es kein Whistleblower-Gesetz. Es wurde mal von der SPD jetzt Anfang des Jahres versucht, einen Entwurf vorzulegen, aber der stieß nicht auf irgendwelche, also den fanden die anderen Parteien nicht nötig, weil die davon ausgehen, dass Whistleblower sind unter der Meinungsfreiheit geschützt. Wichtig ist, dass die größten Schutz die Whistleblower eigentlich erst erfahren, wenn diese Straftat eine breite Öffentlichkeit findet und dann die Öffentlichkeit dafür sorgt, dass sie geschützt werden. Aber es gab, ich habe bei der Chaos Computer Club hat auf YouTube so eine Stunde so einen Vortrag online gestellt und da wurde eine Studie vorgestellt, dass 82% von den bekannten Whistleblower trotzdem noch mit Repressalien und sei es nur mit Entlassung oder so zu rechnen haben. Transparenz, da gehe ich nur kurz drauf ein, weil es war jetzt schon ein bisschen lange, wie ich hier rede. Transparenz ist ja von jenem ja bekannt, was es heißt, nämlich die Offenlegung von Informationen. Und unter anderem soll das durch den Freedom of Information Act passieren. Und in Amerika gibt der halt jedem Bürger das Recht, Zugang zu Dokumenten der Regierung zu verlangen. Aber, das ist halt nur eine schöne Ideologie, es gibt halt bestimmte Aufzeichnungen, die sind generell nicht zugänglich und es gibt halt geheim gehaltenes Material, sei es personenbezogene Daten und. Fakt ist aber, dass dieser Freedom of Information Act ziemlich viel Bürokratie kostet. Das heißt, allein auf Bundesebene in den USA sind über 5000 Beamte mit der Bearbeitung dieser Anträge zuständig und die Kosten belaufen sich auf 300 Millionen US-Dollar. In Deutschland gibt es natürlich auch das Informationsfreiheitsgesetz, aber im Grunde ist es genauso wirksam wie in Amerika. Man kann theoretisch alle Dokumente anfragen, aber auch nur zu beendeten und abgelaufenen Planungen. Aber personenbezogene und betriebsbezogene Daten sind davon ausgeschlossen. So, und jetzt kommst du. Oder hast du noch was anzuwenden? Nee, dann hätte ich schon versucht, dazwischen zu kommen. Gut. Und zwar, also mein Thema in dieser Sendung ist halt vor allem WikiLeaks. Und das ist ja, wie die meisten vermutlich schon wissen dürfen, eine Whistleblowing-Plattform, die, ich glaube, 2007 gegründet wurde, halt mit dem Ziel, geheime Informationen öffentlich zu machen. Einer der Mitbegründer war Julian Assange, der ja bis heute als Sprecher dieser Plattform auftritt. Und dann gab es eine Menge Freiwillige, die halt zeitweise mitgearbeitet haben. So genau weiß man jetzt auch nicht, wer alles für diese Plattform gearbeitet hat, weil diese Plattform halt selbst sehr geheimnistuerisch ist, was teilweise ihr auch zum Vorwurf gemacht worden, nach dem Motto, ihr wollt Transparenz, aber ihr seid selber nicht transparent. Assange hat das halt immer damit begründet, dass sie in einer unterlegenen Position sind, mehr oder weniger gegenüber halt den Regierungen oder den Großunternehmen, und dass sie dementsprechend das machen müssten, um sich selbst zu schützen. WikiLeaks hat halt das Ziel, für mehr Offenheit, für mehr Transparenz zu sorgen. Und das funktioniert so, dass halt jeder, der als Whistleblower jetzt Dokumente irgendwie von seiner Firma oder von seiner Behörde oder sonst wem dann erlangt hat, dass er diese Dokumente halt bei WikiLeaks einreichen kann und WikiLeaks die dann anonymisiert und auf Echtheit prüft, wobei das teilweise vermutlich dann nicht ganz so wissenschaftlich geschehen ist, wie man den Eindruck vermittelt hat, und diese Sachen dann online stellt, so dass sich Journalisten oder auch interessierte Bürger damit befassen können. Und das zunächst mal hat WikiLeaks halt nicht so viel Aufmerksamkeit gehabt. Die wurden halt sehr bekannt mit den ganzen Leaks über die US-Regierung, mit denen sie halt dann im Frühjahr 2010 angefangen haben mit diesem Collateral Murder Video. Das war so der erste Leak, der wirklich sehr viel Publicity auch in den Mainstream-Medien bekommen hat. Und dann haben sie da ja noch Leaks nachgeschoben, wie Afghanistan War Diaries, Iraq Warlocks und halt Cablegate, diese ganzen Botschaftsdepeschen. Dann die Guantanamo-Files, was halt eine Menge interne Akten aus dem Gefangenenlager auf Guantanamo Bay waren. Und ja, es gab halt auch sehr viele Kontroversen rund um diese Leaks, aber das Thema Whistleblowing ist definitiv durch diese Plattform mehr an die Öffentlichkeit gekommen. Und es wird auch weitaus mehr diskutiert, denke ich, seit WikiLeaks damit so bekannt geworden ist. Was natürlich auch einigen Leuten nicht gepasst hat in den entsprechend mächtigen Positionen. Es gab ja dann auch sehr viele Politiker in den USA, gerade Konservative, die halt gefordert haben, Assange als Terroristen mehr oder weniger zu betrachten. Und es liegt ja angeblich, das ist zumindest diesen geleakten Dokumenten von der Private Intelligence Firma Stratford zu entnehmen, ein geheimer Haftbefehl gegen Julian Assange vor in den USA, halt wegen dieser Sachen, die er für WikiLeaks gemacht hat. Und es gibt natürlich auch durchaus Leute, die vermuten, dass die andere Anklage gegen Julian Assange, dass er halt in Schweden zwei Frauen sexuell belästigt haben soll, auch mehr oder weniger politisch motiviert wird. Oder dass zumindest der Umgang damit politisch motiviert ist. Gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Chat dazu oder was, worauf ich noch weiter eingehen sollte? Ist auch immer ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, von welchem Kenntnisstand man da ausgehen kann. Ja, deshalb habe ich erstmal alles irgendwie gesagt, weil ich mir gedacht habe, entweder gibt es welche, die haben gar keine Ahnung, oder die dieses gefährliche Halbwissen haben, und da bombardiere ich die einfach mit Informationen und dann haben sie wenigstens etwas gelernt. Ja, heute. Also ich denke, das war so das Wichtigste für dieses Thema in Kürze. Aber wie gesagt, ich gehe auch gerne noch auf Sachen näher ein, wenn mir im Chat jetzt jemand sagt, wozu er noch mehr hören will oder wo er noch Fragen zu hat. Kommt keiner aus dem Chat. Okay. Na gut. Also wenn ihr noch Fragen habt. Genau. Und halt, er hatte am Anfang eine Frage gestellt, könntest du die dann bitte nochmal stellen? Ich kann jetzt nicht so weit hochscrollen, dann finde ich es vermutlich nicht. Ach, die bekannten Whistleblower-Plattformen. Deutsche Plattformen, naja, ich glaube, die ein oder andere Zeitung hat jetzt selber versucht, sowas auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es OpenLeaks, das ist aber derzeit noch in einer sehr frühen Testphase. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Wobei OpenLeaks natürlich nicht als nationale Plattform geplant ist, aber dadurch, dass halt der Sprecher von denen Deutscher ist, wird es ein bisschen so wahrgenommen, dass es eine deutsche Plattform ist. Also was ich, vom Domscheid ist die. Was ich noch sagen kann, ist, es gibt halt, wie gesagt, dieses Netz, dieses Whistleblower-Netzwerk. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich damit beschäftigt, erstmal über das Thema zu informieren, dann Leute zu unterstützen. Die haben auch jetzt für Bradley Manning haben die halt dann mal zu einem Spendenaufruf aufgerufen und also zu Spenden aufgerufen. Und das gibt ans Tageslicht.de. Das ist von der Uni so eine Geschichte. Die unterstützen das auch. Ja, aber, gut, aber das ist ja was anderes als eine Plattform, wo man das Zeug dann wirklich veröffentlichen klar, kann. Klar, aber sie helfen halt den Whistleblower. Ja, ja, so, also klar. Also das ist jetzt nicht jetzt wie WikiLeaks, wo man die Daten hochlädt und dann sie zur Verfügung stehen. Nein, aber wenn man rechtlichen Schutz oder Informationen haben will, kriegt man die da. Was ich aber auch noch kurz erwähnen soll, so das Netzwerk hat zum Beispiel in dem Vortrag beim Chaos Computer Club, sicher gesagt, also wenn sie jemanden raten müssten, Whistleblower zu werden, würden sie immer sagen nein, weil einfach das nicht geschützt ist und wie auch immer. Also Ja, die sind da schon klar, wenn dabei. man diese Verantwortung entsprechend für jemanden hat, dann kann man wohl nicht guten Gewissens dazu raten, dass er sich so in Gefahr begibt. Was natürlich nicht heißt, Genau. dass man keinen Respekt davor hat, wenn es jemand dann trotzdem tut. Aber man muss ja halt den Gefahren dazu, also schon wissen, wie die Gefahren dazu sind. Und das machen sie halt, also und so. Und die haben auch versucht, irgendwie ein bisschen dazu hinzuarbeiten, dass es ein Gesetz gibt, was verabschiedet werden soll. Aber die CDU sagt zum Beispiel, ein Denunziantengesetz brauchen wir nicht. Und die anderen Parteien sind da immer, entweder haben die noch gar keine Meinung, oder sie sind halt, also die Piraten und die Linken waren, glaube ich, dafür, dass es so ein Gesetz braucht. Aber die FDP ist sich noch nicht sicher und die SPD hat jetzt halt mal ein Gesetz versucht umzusetzen. Das sieht so politisch aus. Der Genau. Laxo meint jetzt gerade einfach anonym bleiben. Das Problem ist ja, dass es eben nicht so einfach ist, anonym zu bleiben. Erstmal gibt es manchmal gar nicht so viele Leute, die über eine bestimmte Information verfügen. Das heißt, man kann den möglichen Personenkreis schon mal eingrenzen. Dann gibt es natürlich auch manchmal die Möglichkeit, dass man technisch gesehen Spuren hinterlässt und es ist auch psychisch sehr belastend, sodass man sich vielleicht dann irgendwie anders verrät. Es ist Da auch so sind noch ein, ein paar andere Fragen. Ja, mach warte mal erst. gerade, es ist auch so eine Sache, weil wenn du jetzt wirklich Zugang zu heiklem Material hast, dann ist es nur ein kleiner Kreis von Leuten, die halt wirklich Zugang zu diesen Dokumenten haben. Das heißt auch, es ist ein relativ kleiner Teil und du kannst dir denken oder du kannst dir zumindest erahnen, wer davon irgendwas in die Öffentlichkeit gegeben Ja, hat. das Also sage wenn ich du ja. noch, Du kannst den genau. Personenkreis halt schon sehr einschränken. Genau. Und deshalb ist es mit der Anonymität so eine Sache. Okay, hier sind noch ein paar Fragen. Also der Nickname fragt gerade, was mit Cryptome.org ist. Das ist keine deutsche Plattform, aber bei den Whistleblowing-Plattformen insgesamt kann man die auch mal nennen, ja. Das ist eine Plattform, die John Young schon in den 1990ern gegründet hat. Und da gibt es auch immer mal wieder interessante Dokumente, die sind aber nie so an der Öffentlichkeit gewesen wie WikiLeaks. Was vielleicht einfach am Marketing des Ganzen liegt. Also, wie gesagt, da sind teilweise auch sehr interessante Sachen zu finden. Von daher ist es sich definitiv auch ein lobenswertes Projekt, wenn man sich jetzt fürs Whistleblowing einsetzt. Und nochmal vom Over 9000, der fragt, ob er schon ein Whistleblower ist, wenn er schlimme Zustände an seinem Arbeitsplatz öfter an die Öffentlichkeit bringt. Das würde ich definitiv mit Ja beantworten. Es gibt natürlich spektakulärere und weniger spektakuläre Fälle, aber das würde meines Erachtens durchaus die Definition für Whistleblowing jetzt erfüllen, ja. Also wenn man sich die deutschen Whistleblower anhört, also anguckt, das sind zum Beispiel, gehört dazu eine Altenpflegerin, die bei einem Berliner Träger, glaube ich, war, die hat halt ein Dokument veröffentlicht und ist an die Presse über die menschenunwürdige Behandlung von den Alten in den Altenheim. Also die hat darauf aufmerksam gemacht, dass halt eben wundgelegen wurde und die Geschäftsführung das in Kauf genommen hat, sie wusste und es auch in Kauf genommen hat, weil sie einfach nicht mehr Leute einstellen wollte und mehr Geld investieren wollte. Das ist so ein Fall, wo sie auch ein Whistleblower ist. Oder dann zum Beispiel gibt es in Frankfurt Steuerfahnder, die irgendwann halt öffentlich gemacht haben, dass da die Commerzbank zum Beispiel nicht wirklich geprüft wird und wie auch immer und da dann halt Milliarden irgendwie flöten gegangen sind und die fallen da auch darunter. Also dieser Whistleblower-Begriff ist echt weit definiert und da fallen eigentlich auch solche Sachen drunter wie, also Over 9000 ist übrigens Jekyll, wie auch sowas. Ah, okay. Der Jacke, na gut. Und man sollte als Whistleblower aber schon wissen, welches Material Rückschlüsse auf einen selbst ermöglicht. Na, das ist manchmal nicht so einfach. Und außerdem, was machst du denn dann, wenn du es total wichtig findest, aber denkst, es könnte möglicherweise gefährlich sein? Die Entscheidung ist auf keinen Fall einfach, würde ich sagen, so oder so nicht. Ist halt auch so eine Sache, also ich habe mir nur bei WikiLeaks habe ich nur überflogen, aber die haben ja auch die letzten Aktionen soll irgendwie sein, also diese Botschaftersachen, Depression, da haben die das irgendwie eigentlich 1:1 veröffentlicht. Ja, War aber da mehr oder nicht? weniger durch ein Versehen. Da können wir gleich gerne noch mal ausführlicher drüber sprechen, aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal hier mit den Fragen fertig machen. Okay. Wobei. Oder war da? Waren wir soweit Machen wir es durch? zum Schluss. Nee, wenn man sich nicht Anonymität technisch nicht zutraut, würde ich abraten. Hm. Ja, was ist mit der Frau danach geworden? Die Frau danach ging, glaube ich, bis zum Europäischen Gerichtshof. Wegen, weil die dann halt entlassen wurde und. Und das Europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass, warte, ich muss mal gucken, dass das eigentlich im Rahmen der Meinungsfreiheit garantiert ist und die Bundesregierung sieht halt das im bestehenden Arbeitsrecht und Kündigungsschutz ausreichend geschützt. Also da wurde ihr jetzt nicht wirklich Recht gegeben und ihr geholfen, weil sie sich eigentlich nur auf bestimmte Gesetze, die halt eben noch nicht dafür gemacht sind, sich berufen hat. So, dann darfst du jetzt weiter. Ja, und zwar mit Cablegate, das war so. Man hat die Botschaftsdepeschen zuerst halt überarbeitet veröffentlicht, wobei es dabei nicht darum ging, denjenigen zu schützen, der WikiLeaks das zugespielt hat, sondern es ging darum, Leute zu schützen, die da mit ihren realen Daten in diesen Depeschen erwähnt werden, also zum Beispiel Informanten der US-Regierung oder beziehungsweise der US-Geheimdienste. Die Depeschen sind dann aber unredigiert veröffentlicht worden. Und zwar war das so, dass WikiLeaks halt dem Guardian, das ist eine britische Zeitung, als einem in der Medienpartner halt dieses ganze Cablegate-Archiv zur Verfügung gestellt hat in einer unredigierten Version. Und dass aber das Passwort dieses Archivs in einem Enthüllungsbuch von einem Guardian-Redakteur aufgetaucht ist und dieses Archiv dann auf irgendwelchen Gründen auch gleichzeitig ins Internet gelangte. Und das wurde dann eine Weile so mehr oder weniger als Geheimtipp gehandelt. Bloß irgendwann kam das dann an die Öffentlichkeit, dass halt dieses Archiv und das zugehörige Passwort existieren. Ich habe das auch ausprobiert. Man konnte das tatsächlich damit entschlüsseln. Und danach hat dann WikiLeaks beschlossen, weil einige Leute das Ding eh schon entschlüsselt haben, dass sie dann gleich einfach alle Depeschen unredigiert ins Netz stellen. Ja, Dann. da gab's dann noch irgendwie, ich habe gelesen, Reporter ohne Grenzen, die bis dato immer WikiLeaks eigentlich unterstützt haben mit solchen sogenannten Mirror-Servern, sollen, also das stand bei Wikipedia, haben halt dann die Unterstützung zurückgezogen, weil dadurch halt eben nicht der Informantenschutz nicht mehr gewährleistet Ja, war. WikiLeaks musste dafür sehr viel Kritik einstecken und es gab dann auch halt so richtig gehend ein Schwarzer-Peter-Spiel zwischen WikiLeaks und dem Guardian, wer jetzt halt dafür diesen, ich sag's mal, sehr unfeinen Neudeutsch Fuck-up dann entsprechend verantwortlich war. Und ja, wie gesagt, es ist halt jetzt die Frage, ob die Informanten dadurch wirklich gefährdet worden sind. WikiLeaks behauptet halt immer nein, aber vermutlich, wenn es so wäre, würden wir es auch nicht unbedingt wissen, weil das natürlich alles auch immer sehr viel mit Geheimhaltung zu tun hat. Ja, ist halt auf jeden Fall eine schwierige Frage. Und WikiLeaks und der Guardian, die können sich ja nach dieser Geschichte dann halt bis heute nicht leiden. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich wollte noch irgendwas erzählen, aber ich komme gerade nicht drauf, was es war. Dann später, wenn es dir wieder einfällt. Ja. Ach so, genau. Und es gibt jetzt einige Organisationen, die haben halt die veröffentlichten Versionen der Depeschen mit den, also die redigierten, die zunächst veröffentlichten Versionen mit den späteren, mit den unredigierten verglichen und haben festgestellt, dass in einigen Fällen auch Informationen geschwärzt wurden, die halt nicht irgendwelche Informanten enttarnt haben. Und es wird halt vermutet, dass damit wirklich irgendwelchen Regierungen mehr oder weniger ein Gefallen getan werden sollte und dass der Guardian da entsprechend irgendwie in vorauseilendem Gehorsam was gemacht hätte. Ich glaube, Democracy Now! Oder so hatte das mal untersucht. Das soll ja auch ein Kritikpunkt an WikiLeaks sein, eben, dass sie, also das habe ich gelesen in der Geschichte wegen mit gegen, also zwischen WikiLeaks und OpenLeaks, dass halt da wirklich die Dokumente einfach fast ungeprüft übernommen werden sollten und dann einfach veröffentlicht wurden, ohne darauf zu gucken, ob es nicht dann, ob die wahr sind oder doch irgendwelche Fake-Berichte oder so. Also WikiLeaks behauptet von sich, sie wären halt noch nie auf einen Fake reingefallen, was auch Genau. durchaus sein kann. Aber es ist wohl so, die haben teilweise nicht wirklich kompetente Experten gehabt, um das Zeug zu prüfen. Das stimmt schon. Ich glaube, teilweise war auch wirklich Glück dabei, dass ihnen da nichts untergeschoben worden ist. Zumindest liest sich das so, wenn man jetzt zum Beispiel das Buch von Herrn Domscheit-Berg liest. Genau. Ich glaube, das war's, oder? Du kannst weitermachen. Ja, gut, dann machen wir weiter, denke ich, mit dem Thema Bradley Manning. Manning ist halt ein US-Militäranalyst, der eben verdächtigt wird, der Whistleblower zu sein, der WikiLeaks diese ganzen US-Unterlagen zugespielt hat, also dieses Collateral Murder Video, die ganzen Kriegsberichte, die Guantanamo-Akten, die Botschaftsdepeschen. Er soll das in einem Chat halt mit Adrian Lamo, der ein früherer Hacker ist und eigentlich vorher als WikiLeaks-Unterstützer aufgetreten ist, soll er das zugegeben haben. Die Chats sind auch online. Und Lamo ist dann halt zum FBI gegangen und hat Manning dann verraten. Er hat auch vorher Manning suggeriert, dass er ihm vertrauen konnte und hat ihm entsprechend Bionazi, darüber reden wir besser später, das ist eine sehr interessante Frage, aber halten wir das mal fest. Jedenfalls soll Manning halt Lamo gegenüber zugegeben haben, dass er halt dieser Whistleblower ist, aber bewiesen ist es natürlich nicht. Also er wird halt verdächtigt, er sitzt deswegen auch seit 2010 in Untersuchungshaft, unter Haftbedingungen, die teilweise sehr stark kritisiert wurden, unter anderem von der UN. Und ihm soll jetzt irgendwann im Laufe des Jahres wahrscheinlich der Prozess gemacht werden. Und er soll halt auch unter diesem Espionage Act angeklagt werden. Er wird halt, ihm wird vorgeworfen, dass er die Feinde der USA durch diesen Leak unterstützt haben soll, was natürlich eine sehr abenteuerliche Konstruktion ist. Er hat das Zeug halt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, aber es heißt jetzt halt, dass er indirekt durch diesen Leak Al-Qaida unterstützt hätte. Nun kann man natürlich, wenn jemand indirekt, also wenn jemand was in die Öffentlichkeit bringt, kann man ihm sagen, er hätte indirekt jeden unterstützt. Die US-Regierung, die deutsche Regierung, den Dönermann um die Ecke, Al-Qaida, die RAF, keine Ahnung, wen auch immer man will. Vermutlich auch noch irgendwelche grünen Männchen vom Mars oder die Leute mit den Gedankenkanonen, wegen denen wir die Aluhüte tragen. Du kannst es, wenn man was öffentlich macht, per Definition, dann hat diese Sachen jeder. Und dann hat man indirekt immer irgendwen damit unterstützt. Das ist also eine ganz abenteuerliche Konstruktion. Aber scheinbar geht sowas in den USA, zumindest im Militärrecht, dann durch. Und man hat ihm halt auch noch ein paar andere Sachen vorgeworfen. Insgesamt 22 Anklagepunkte. Das sind aber kleinere Sachen. Also halt so ein paar IT-Verbrechen. Er hätte unautorisiert Daten abgegriffen und Software installiert. Diebstahl öffentlichen Eigentums. Und die Verletzung irgendwelcher Militärvorschriften. Aber der Hauptanklagepunkt ist halt die Unterstützung des Feindes unter diesem Espionage-Act. Ja, das sind so mal die wichtigsten Punkte, denke ich. Okay. Gut. Ja, wenn noch Fragen dazu sind, würde ich die noch beantworten. Ansonsten würden wir weitermachen. Ich gebe den Zuhörern mal einen Moment, dass sie das in den Chat tippen können. Aber ich glaube, sie unterhalten sich gerade nur über Rios Aluhut. Soll mir auch recht sein. Oder über unsere. Ich glaube, irgendwie kommt da nichts. Okay, dann ist der Domscheit der Whistleblower von WikiLeaks. Ja, das ist eine gute Frage. Könnte man jetzt definitiv so sagen, weil er ja Missstände bei WikiLeaks, wie zum Beispiel, dass über die Infrastruktur jahrelang gelogen wurde oder so, aufgedeckt hat. Könnte man definitiv so sagen. Aber er hat ja eigentlich keine also keine Strafen dafür verlangt oder dafür bekommen. Naja, sie haben ihn aber rausgeschmissen. Also das kann man schon entsprechend so werten, oder? Und sie haben der, sich ja auch. Ich dachte, der wäre irgendwie freiwillig gegangen. Nee. Ist okay. Ich habe ja. Ja, nee, also es war so, dass Assange ihn tatsächlich. Oh, Schnupfen, ey. Es war so, dass Assange ihn tatsächlich suspendiert hat und auch in der Öffentlichkeit sehr negativ über ihn gesprochen hat. Und da Julian Assange vorher angekündigt hat, dass einige Mitarbeiter auch festangestellt werden sollen und ein Gehalt bekommen sollen und da Domscheit-Berg vielleicht auf der Liste gewesen wäre, kann man durchaus sagen, dass er dafür negative Konsequenzen hinnehmen musste. Vor allem hat er sich auch vorher für WikiLeaks sehr stark engagiert und hatte auch Geld investiert. Von daher würde ich das schon als Nachteil betrachten, dass er dann aus diesem Projekt rausgeflogen ist und die entsprechend auch sehr, sehr sauer auf ihn sind. Also das war ja nur so mein Hirngespinst von mir. Ich habe mich gefragt, ob Sabo nicht der Whistleblower von Anonymous ist. Das würde ich eigentlich nicht sagen, weil er ja, nein. Weil er ja erstens hat er ja Leute tatsächlich noch zu Straftaten angestiftet, was dann schon eher ein Agent Provocateur wäre als ein Whistleblower. Und zweitens hat er ja nicht wirklich Missstände aufgedeckt, die da intern passieren, sondern Ja, er hat Straftaten aufgedeckt, aber ich würde das jetzt nicht als interne Missstände betrachten wollen. Außerdem hat er es ja nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sondern den Behörden, was ja eigentlich das Gegenteil von Whistleblowing ist, weil Whistleblowing sich ja eher gegen die Mächtigen richtet. Während das, was Sabu gemacht hat, das spielt ja wieder den Machthabern in die Hände. Wenn Ja, er aber es denn ist es wirklich nicht eine. gemacht hat, also. Ja, aber ist es nicht eine. Das war meine, also war meine philosophische Frage. Ich habe einfach, ist es nur eine, so eine Interessenfrage gewesen, weil ist es nicht einfach eine Definitionssache, dass wir, weil wir Anonymous eigentlich relativ positiv gegenüberstehen, sagen, ja, da gibt es ja gar keine Missstände. Wenn ich jetzt ein konservativer Das habe ich nicht Republikaner gesagt, aus. dass es keine gibt. Aber nee, ich denke, vom Aufdecken interner Missstände kannst du nur reden, wenn was anders funktioniert, als es soll oder anders, als man denkt. Das ist ja bei Anonymous eigentlich nicht der Fall gewesen. Er hat ja eigentlich nur die Identitäten von irgendwelchen Leuten aufgedeckt, aber er hat nicht gesagt, Anonymous ist was ganz anderes, als es zu sein vorgibt oder so. Anonymous ist ja eigentlich schon total transparent, wenn man jetzt von den Identitäten der einzelnen Leute absieht. Von daher hat das definitiv eigentlich nichts mit Whistleblowing zu tun, nach meinem Empfinden. Und ich habe mich halt gefragt, ob das nicht die Innenansicht ist, die wir haben, weil wir Anonymous, also weil im Nein, Grunde würde ich nicht würde sagen. Wenn du jetzt jemand. eine Firma hast, die genau so funktioniert, wie du glaubst, dass diese Firma funktioniert, bloß irgendwer liegt eine Liste mit Mitarbeiternamen, dann ist er doch auch kein Whistleblower, finde ich. Nein, aber wenn ich es jetzt von außen gucke, nämlich von dem Republikaner, der denkt, Anonymous ist eine terroristische Organisation, die erstmal Daten, also datenschutzrelevante Daten offenlegt, dann gegen Gesetze verstößt und, haben die, natürlich hat er das nicht freiwillig gemacht. Ich glaube, das ist ein Grund, das ist auch ein Grund, der dagegen spricht. Aber Das im kommt Grunde hat dazu, er ja. ja, sind es ja, und das ist, glaube ich, das, was ich sagen würde. Das ist mein No, also mein Argument, wo ich sagen würde, ja, er ist keiner. Aber ich habe mich halt gefragt, wenn ich Republikaner wäre, dann hätte der mir eigentlich jetzt geholfen oder dem FBI geholfen, da die Missstände dieser Terrorzelle aufgedeckt. Er Aber hat ja dann ist es keine auch Missstände kein, aufgedeckt. Er ja, hat ja das in dem stimmt Sinne auch. keine Informationen gesammelt, sondern es ging ja im Wesentlichen um die Identitäten der Leute. Und das ist kein Whistleblowing. Ja, ich gebe dir recht. Ja, ich gebe dir recht. Und wie Gut. gesagt, dazu kommt halt die Sache mit den Machtverhältnissen. Ein Whistleblower ist eigentlich fast immer jemand, der die Öffentlichkeit oder die Presse darin unterstützt, die Missstände der Mächtigen aufzudecken und dadurch diese halt besser zu kontrollieren. Seien die Mächtigen jetzt irgendwelche Großunternehmen, Behörden oder das Militär. Jedenfalls geht es da immer mehr darum, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhält, als Kontrollinstanz zu fungieren. Während die Informationen im Falle von Sabu, falls er das jetzt wirklich für das FBI gemacht hat, ja tatsächlich an die Machthaber gingen. Und das ist eigentlich die umgekehrte Geschichte. Wenn man das Okay. jetzt mal aus dieser Sicht betrachtet, eigentlich geht es bei sehr vielen Sachen um Machtverhältnisse. Das sage ich ja immer gerne. Ja, gut. Aber das wird jetzt auch schon Ja, wieder ich. relativ philosophisch. Genau. Sind für dich Whistleblower Helden oder siehst du in ihnen eine Gefahr für den Frieden und die innere Sicherheit? Für mich sind es selbstverständlich Helden, aber den Rest möchte ich vielleicht lieber nicht beantworten. Nein, Warum es nicht? ist, weil ich vermutlich nicht dasselbe Verhältnis zu diesen Begriffen habe, das ich haben sollte oder was die Leute, die solche Begriffe prägen, haben. Das würde mich jetzt zum Beispiel nicht davon abhalten, zu sagen. Mich auch nicht, aber dann müsste ich betrunken sein. Nein, es ist tatsächlich so, das ist halt diese Sache mit den Machtverhältnissen, die ich schon angesprochen habe. Für mich sind Whistleblower schon deshalb Helden, weil es halt so eine Robin Hood-Geschichte ist. Man sagt ja so gerne, Wissen ist Macht und die Informationen sind halt in den Händen der Leute, die die Macht haben. Und Whistleblower sorgen dafür, dass die ein bisschen gerechter verteilt werden, indem sie die von den Machthabern halt abgreifen und an alle anderen Leute verteilen und dadurch für ein bisschen mehr Waffengleichheit sorgen. Deshalb sind Whistleblower für mich selbstverständlich Helden. Ob das jetzt den Frieden und die innere Sicherheit gefährdet, kann ich nicht so sagen. Aber ich würde sagen, ein Staat, der dadurch, dass Missstände aufgedeckt werden, in seiner inneren Sicherheit gefährdet wird, der macht definitiv was falsch, weil er halt irgendwelchen Dreck am Stecken hat, dessen Bekanntwerden die innere Sicherheit gefährdet. Dann liegt die Verantwortung nicht bei dem Whistleblower, der es aufdeckt, sondern bei denjenigen, die halt dafür sorgen, dass diese Missstände erstmal entstehen. Dass halt der Staat seinen Bürgern, die eigentlich diejenigen sind, die die Macht haben sollten, halt nicht offen gegenübertreten kann. Dracul meint gerade, dass Whistleblower nur dann Helden sind, wenn sie kein Geld für diese geleakten Informationen verlangen. Also Whistleblowing geschieht ja tatsächlich per Definition aus Gewissensgründen. Alles andere wäre halt, ja, wenn man sich jetzt als Informant bezahlen ließe, dann wäre es schon fraglich, ob man dann überhaupt noch als Whistleblower definiert würde. Ich meine, ich wäre vermutlich gerne bereit, solche Leute auch zu honorieren, aber das muss dann freiwillig geschehen, dass man irgendwie dann jemanden, also ich meine, wenn jemand einen Preis verliehen bekommt und dieser Preis hat halt auch ein Preisgeld, finde ich das völlig in Ordnung. Aber sich dafür rechtlich gehen bezahlen zu lassen, finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, die meisten werden dafür auch gar nicht bezahlt. Nein, natürlich nicht. Nein. Wie gesagt, also in den meisten Fällen geschieht es tatsächlich aus Gewissensgründen, denke ich. Das Ding ist, kein Scheck der Welt kann eigentlich die Repressalien wettmachen, die darauf folgen, wenn rauskommt, wer es war. Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Dass Leute, die so, ich wusste nicht, ob das zu bescheuert klingt, deshalb habe ich es nicht gemacht, aber vielleicht muss ich es einfach sagen. Das Ding ist einfach, ich glaube, die wenigsten Leute würden halt für das relativ überschaubare Geld, was irgendeine Zeitung ihnen dafür zahlen könnte, so ein Risiko eingehen. Wer so ein Risiko eingeht, der macht es, glaube ich, nur für eine Sache, an die er wirklich glaubt. Oder halt für sehr viel Macht, aber das kommt in dem Fall nicht in Frage. Ich glaube, für irgendwie vielleicht ein paar tausend Euro oder was realistischerweise da gezahlt werden könnte, höchstenfalls, würde das einfach niemand machen. Das ist einfach ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wem es um Geld geht, der wird sich, glaube ich, einen einfacheren Weg suchen, daran zu kommen. Wenn ich jetzt irgendwelche brisanten Informationen hätte und mir ging es nur um Geld, dann würde ich doch eher dafür sorgen, dass die mein Gehalt erhöhen, damit ich die Klappe halte oder so. Ja, oder eine Abfindung nehmen, wenn du dann, ja, also die meisten, das darf man ja auch nicht vergessen, die meisten Whistleblower gehen ja erst intern an die Sache ran. Das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel bei einer Firma irgendwo da ein Missstand ist, dann gehen die halt nicht zum direkten Vorgesetzten, der die Korruption macht, nämlich an den Übernächsten oder halt an die Geschäftsführung. Also es ist schon auch, deshalb ist die Anonymität so eine Sache, weil die Leute eigentlich schon bekannt sind, weil die haben ja schon mit mindestens ein oder zwei Leuten aus der Firma geredet. Und wenn die das für Geld machen würden, würden sie spätestens von der Chefetage einen Scheck ausgestellt bekommen und sagen, hier das Schweigen erkaufen. Und ja, natürlich. Das machen ja die meisten dann nicht. Der Laxo meint gerade, das wäre ja Erpressung. Ja, natürlich wäre es Erpressung. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der sich nur für Geld interessiert, dann würde ich das doch trotzdem machen. Ich kann es ja auch ein bisschen subtiler anfangen, dass ich tatsächlich einfach nur dafür sorge, dass ich gehe ja mit so wichtigen Informationen um, dann bin ich doch total unentbehrlich und dann können sie auch mal mein Geld erhöhen, weil ich ja so einen Stress habe oder so. Ich muss das ja nicht so formulieren, dass ich das sonst veröffentliche. Dafür kann man auch einwandern. Ja, kann man schon, aber wer würde dich denn anzeigen? Bestimmt nicht die, die du erpressen kannst. Ja, und die... Ja, das finde ich genauso. Was man halt auch sagen muss, diese Anonymitätsgeschichte, das ist halt meistens nicht gegeben. Also es ist schon in der Geschichte des Whistleblowers ein Riesenerfolg, dass diese Watergate-Affäre so lange, also der Informant bei der Watergate-Affäre, der war so lange unbekannt. Ja, der kam jetzt erst in den jetzt erst ab 2000 oder so, ich muss mal gucken, kam der erst raus, wer das tatsächlich war. Und das ist eigentlich ein Einzelfall bei dieser ganzen Geschichte. Die meisten kommen früher oder später, werden die erkannt. Ja. Und haben dann halt Pech. Ja. Wie gesagt, also ich werde das irgendwann verlinken in den Shownotes. Es gibt halt diese Tagung auf dem CCC, auf der CCC-Tagung über die Whistleblower und da geht's um eine Studie, die sagen, dass allein von denen nur bekannten Whistleblower haben 82% mit Strafen gerechnet, also haben die mit Strafen in Kontakt und so. Ja. Und deshalb, also für mich sind es auch Helden, aber auch eher, also auch klar wegen dem Robin Hood-Effekt, aber weil halt einfach da ziemlich viel auf dem Spiel steht für die. Genau. Gibt es bestimmte Informationen, wo du sagst, da sollte es auf keinen Fall Whistleblower geben oder bist du, also hast du gar keine Grenzen bei der Transparenz oder so? Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand wirklich private Informationen liegt, würde ich ihn nicht als Whistleblower betrachten. Und das finde ich dementsprechend auch nicht in Ordnung und nicht heldenhaft. Aber wenn es jetzt um Unternehmensdaten geht oder um Firmendaten und wenn tatsächlich Missstände aufgedeckt werden, dann finde ich das eigentlich sehr uneingeschränkt in Ordnung. Ja, es gibt eigentlich, ich wusste jetzt keinen Fall, wo ich sagen würde, dass die Geheimhaltung auch dann gerechtfertigt wäre, wenn jemand Mist baut, was eigentlich immer jemand tun wird, wenn es geheim gehalten wird. Das ist einfach so, meines Erachtens. Ich habe das, also bei der Recherche zu der Sendung habe ich gemerkt, also erstmal ist das Problem von Bradley Manning, ich glaube, wir springen gerade bei den Fragen, aber solange wir uns, glaube ich, folgen können, ist das kein Problem. Ich habe bei der Recherche gemerkt, dass Bradley Manning im Grunde das Pech hat, dass er im Militär ist, weil zum Beispiel, wenn er jetzt die ganzen Leute, die mit dem Staat zu tun hatten und staatliche Informationen rausgegeben haben, die haben relativ wenig Probleme gehabt. Klar wurden die gefeuert oder mussten dann auch mal irgendwie 6 Jahre in den Knast oder so, aber da ging es nicht um die Todesstrafe und nicht um lebenslänglich und nicht um 30 Jahre irgendwie so. Ich bin aber nicht sicher, ob es vielleicht eher um die Natur der Dokumente geht, die er geleakt hat, oder beziehungsweise geleakt haben soll. Ich meine, natürlich ist das Militärstrafrecht was Besonderes, aber ich glaube, im Fall von Manning geht es auch tatsächlich um die Natur der von ihm geleakten Dokumente. Er hat halt die USA sehr, sehr blamiert und nach Ansicht seiner Gegner eben auch die nationale Sicherheit gefährdet, wobei das halt seine Befürworter sehr bestreiten. Also ich würde beides sagen. Ich würde sagen, klar geht es um die Dokumente. Ich würde aber auch sagen, dass da auch das Militär und bei dem Patriotismus in Amerika da das Militär noch eine außergewöhnlichere Rolle spielt als jetzt, wenn es ums Pentagon geht, weil beim Pentagon oder so hatten die ja schon verschiedene Fälle. Und Ja, ich ist glaube, also vielleicht ich nicht habe auszuschließen. und ich habe halt, es ist, ich, also nach meinem Wissen hat gab es keinen anderen US-Soldaten, der solche Informationen rausgegeben hat. Er war, Ich glaube wüsste ich, jetzt der auch von Erste. keinem, nein. Ich weiß Und halt von einem Fall bei der ja. NSA und beim Pentagon, aber von einem Soldaten wüsste ich jetzt nicht, nee. Und dann hat er, also das ist erstmal das erste Problem, was ich bei Bradley Manning sehe. Und dann hat er auch sich an WikiLeaks gewendet. Und WikiLeaks ist ja so eine Grauzone momentan noch. Also es ist weniger, es ist keine, also wenn es eine journalistische oder eine Medien, Organisation gewesen wäre, dann hätten die noch sagen können, okay, Informantenschutz, wir müssen unsere Quellen nicht rausgeben. Das Aber kann sein, dadurch ist ja. es so eine, Das ist auch eine Sache, so die eine. sollte ich. Ja, mach fertig. Nee, erzähl schon. So. Nee, ja, das ist dieser Leck, da redet man sich öfter mal dazwischen, auch wenn man das gar nicht Ja, will. ja. Nein, es ist halt so, dass in den USA halt normalerweise keine Journalisten unter dem Espionage-Act angeklagt werden und auch, glaube ich, ihre Informanten in der Regel nicht. Das gehört halt zur Presse- und Meinungsfreiheit. Bloß wird jetzt halt versucht, das so zu definieren, dass WikiLeaks keine journalistische Organisation ist. Im engeren Sinne. Genau. Und dass deshalb für die WikiLeaks-Mitarbeiter dieser Schutz nicht gilt, dass sie deswegen nicht angeklagt werden und für Manning halt schon mal sowieso nicht. Man kann Genau. rechtlich gesehen auch Journalisten unter dem Espionage-Act anklagen, aber es wurde halt noch nie gemacht, weil das halt als Tabu gilt aufgrund der Meinungs- und Pressefreiheit, die in den USA eigentlich traditionell einen besonders hohen Stellenwert hat, wo man aber im Moment nicht so richtig viel von merkt. Genau, und Assange hat ja sich in Schweden, hat er sich ja in irgend so einen Bulle, also hat er sich irgendwie einstellen lassen bei irgend so einem Boulevardblatt, stand bei Wikipedia irgendwie so, Ja. und damit er da dann in Schweden doch noch unter die Ja, um zu Journalistengesetze beweisen, und dass so er fällt. Journalist ist. Er hat dann auch für WikiLeaks mehr Kommentare und Editorials geschrieben und so und hat öfter mal dann Presseerklärungen und Texte veröffentlicht. Das ist natürlich ein relativ durchsichtiger Versuch, den man ihm allerdings nicht wirklich verübeln kann. Ich Genau, und muss was. sagen, also ich finde eigentlich schon, dass WikiLeaks eine journalistische Organisation ist, weil sie halt dafür sorgen, dass Informationen an die Öffentlichkeit bekommen. Wobei ich jetzt übrigens von den handwerklichen Qualitäten Assange als Journalist nicht wirklich überzeugt bin. Ich glaube, vom Rechner hat er Ahnung, aber schreiben kann er jetzt nicht wirklich. Seine Texte fand ich eigentlich immer sehr gestelzt und nicht besonders lesbar, muss ich sagen. Also. Ja. Was man halt sagen muss, ist klar, ich würde auch WikiLeaks als schon eine journalistische Plattform deklarieren, aber es ist halt ein neues Medium. Und ich glaube, und das ist auch, das habe ich bei den Recherchen gemerkt, das ist alles noch ziemlich überholt, was es gibt. Also wenn der wenn es bei in Amerika Gesetze gibt aus den 90er Jahren oder nach dem Ersten Weltkrieg oder so, dann sind die nicht aktuell. Und dann haben die halt auch, und auch selbst diese Freedom of Information Act oder so, das hat alles nichts mit unserer neuen Zeit zu tun, mit Internet und der Datenübertragung und Nee, ich so. glaube, die ersten, die sich da überhaupt wirklich ernsthaft drum bemüht haben, dass die Gesetze an diese heutigen Möglichkeiten anpassen, sind ja die Isländer, oder? Genau, das habe ich auch gelesen, dass die Isländer mit ihren Mediengesetzen da Ja, ziemlich die der Icelandic Vorreiter sind. Media Initiative, das ist ja eine Sache, die ist, ich glaube, auch 2010 ans Laufen gekommen und wird derzeit halt da im Parlament und so verhandelt. Das ist halt eine Gesetzesinitiative, die aufbauend auf vorhandenen Pressefreiheitsgesetzen, aber auch auf neuen Gesetzen, die halt den neuen technischen Möglichkeiten Rechnung tragen sollen, halt ein komplett neues Medienrecht schaffen sollen. Auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass dann vielleicht internationale Medienorganisationen Island so als sicheren Hafen betrachten würden. WikiLeaks hat ja da auch versucht, dann irgendwie in der Anfangszeit da irgendwie Server dann zu machen, damit die da sicher Ja, sind. wir haben auch diese Initiative sogar mitentwickelt. Genau. Würdest du sagen, dass die neuen Medien einen positiven Effekt aufs Whistleblowing haben oder einen negativen? Teils, teils. Also erstens mal ist es viel leichter, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen und für viele Leute verfügbar zu machen. Und es ist auch für jeden halt mehr oder weniger möglich, was die Sache natürlich schon einfacher macht. Wenn jetzt die alten Medien halt sich nicht trauen, was zu veröffentlichen oder so, hat man trotzdem noch Möglichkeiten. Notfalls, indem man es einfach wie Anonymous das macht, auf Pastebin stellt oder so und hofft, dass es da einer findet. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Auch diese Whistleblowing-Plattformen, die da in dem Rahmen dann entstanden sind. Was halt ein Nachteil ist, ist, dass auf elektronischem Wege Sachen dann teilweise leichter nachzuvollziehen sind. Dass man immer Spuren hinterlässt. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie mein Zeugs in einem Copyshop kopiere und zahle das in Bargeld oder so, dann kriegt keiner raus, wer da nun dieses Zeug kopiert hat. Aber im Internet hinterlässt man halt auf elektronischem Wege dann doch eher Spuren. Das ist zumindest meine Vermutung, dass es auch teilweise die Rückverfolgbarkeit einfacher macht. Es gibt zwar Möglichkeiten, das zu anonymisieren, aber die sind halt auch auf keinen Fall unfehlbar. Von daher, ich denke, es hat eher einen positiven Effekt, aber es hat halt auch bestimmte Gefahren oder Nachteile. Ich finde aber auch, ist ohne die alten Medien geht's nicht. Weil es ist ja, das hat man bei WikiLeaks gesehen, es ist ja schön und gut, wenn WikiLeaks irgendwie 1 Million Dokumente online stellt, die dann frei zugänglich sind. Aber es braucht halt auch die Öffentlichkeit, die nun mal noch gesteuert wird von auch den alten Medien wie Zeitungen und so. Es braucht auf jeden Fall Leute, die das Zeug analysieren und einordnen. Ansonsten wird es halt die Mehrheit der Leute nicht erreichen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Leute in sowas noch nicht so geschult sind. Aber ich meine, ob das jetzt die alten Medien sind oder ob es einfach Leute gibt, die sich darauf spezialisieren, das im Internet zu machen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich Nee, meine, ich denke halt, es könnte ja, ja, erzähl. also es braucht halt so einen Mittelsmann, der dieses Zeug aufbereitet, das schon. Aber der muss ja jetzt nicht zwangsläufig bei einer Zeitung sein. Nee, Es nee, das könnte sind jetzt zwei auch bei unterschiedliche WikiLeaks Sachen. jemanden geben, der sich darauf spezialisiert, wenn sie das denn Nee, wollen, was sie ja nicht wollen. Aber ja, das sind zwei unterschiedliche das Sachen. könnte ja zum Beispiel sein. Oder wir versuchen das ja bei Gulli auch, uns darauf zu spezialisieren, dass wir die Sachen, die bei diesen Dokumenten halt in unsere Themenbereiche fallen, für die Leser aufbereiten. Und also das finde ich jetzt irgendwie vergleichbar, ob man jetzt zu einer Zeitung gehört oder zu irgendeiner Website oder so. Aber was Nee, auf jeden das, Fall ich noch meine nicht das nicht. Ich funktioniert, ist halt, dass man die Journalisten dazwischen komplett weglässt. Das funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, wirklich noch nicht. Wenn du den Leuten jetzt einfach 10.000 Dokumente vor die Nase setzt, dann wird die Mehrheit damit überfordert sein oder wird sich gar nicht dafür interessieren. Man muss das halt in einer Form aufbereiten, dass sie halt einen Kontext haben und dass sie das auch in einer verständlichen Sprache haben. Ich meine, diese Dokumente sind ja teilweise auch sehr schwer zu lesen mit den ganzen militärischen, diplomatischen und sonst was für Fachausdrücken. Ich meine, ich konnte das Zeug jetzt relativ problemlos lesen. Bloß erstens hatte ich einen Englisch-Leistungskurs und zweitens habe ich auch in meiner Jugend viel zu viel Spionageromane von Tom Clancy gelesen, sodass ich die ganzen Abkürzungen nicht erst nachschlagen musste. Das kann man jetzt vermutlich nicht bei allen Leuten voraussetzen. Plus, wenn es halt um diese IT-Themen geht oder so, dann habe ich da halt einfach das Fachwissen, was vielen Leuten eben fehlt. Ja, aber das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt nicht, klar, braucht das, kann sich irgendjemand hinsetzen und die Informationen aufarbeiten. Bei der Tagung, die ich da geguckt habe, gab es auch die, gab es dann auch von den Zuschauern, die da die Fragen gestellt haben, nicht die Frage, warum das nicht die Unis auch machen. Also Das dass ginge die zum Unis Beispiel sich, durchaus auch, ja. genau, aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte, es braucht ja, also wenn man einen Fall hat, den man auf WikiLeaks dann veröffentlicht, braucht es ja noch die alten Medien, um eben halt die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Weil, also nicht im Sichten der Informationen, nämlich, dass so viele Medien wie möglich darüber reden, damit eine breite Öffentlichkeit angesprochen wird und das auch wirklich ein Skandal wird, weil nur indem man es offenlegt, ist es ja noch lange nicht irgendwie ein Skandal und führt zu irgendwelchen Veränderungen. Ja, du meinst jetzt einfach, dass Verstehst du, es was halt ich meine? diese Multiplikatorenfunktion hat, möglichst viele Leute zu erreichen. Ja gut, aber da würde ich sagen, das ist jetzt im Wandel durchaus begriffen. Es ist ja so, dass die Zeitungen und die traditionellen Medien diese Vormachtstellung doch stückweise verlieren, wenn immer mehr Leute auf neue Medien zurückgreifen oder auch auf diese Social Networks oder so. Also das denke ich, da wird man einfach weiter beobachten müssen, inwiefern sich dieser Trend fortsetzt. Ja, das stimmt. Also im Wandel sehe ich das auch, weil ich kriege ja immer mit, wie irgendwelche Journalisten dann doch irgendwelche Twitter-Empörungen auffassen und dann in ihren Zeitungen veröffentlichen. Aber das muss dann noch, also dieser Trend muss noch intensiviert werden, glaube ich. Also Ja, das ist das ein kann durchaus guter Weg. sein. Also derzeit geht es, glaube ich, noch nicht wirklich ohne die Tagesschau und ohne die Zeitung. Insofern stimmt das vermutlich schon. Gut, bei den Stratford Leak sind Dokumente von nicht einem klassischen Whistleblower veröffentlicht worden, nämlich von Hack-Aktivisten. Was ist davon zu halten? Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Entwicklung. WikiLeaks war ja immer eine Whistleblowing-Plattform, die halt Insidern, die aus Gewissensgründen Informationen veröffentlichen wollten, halt die Plattform dafür gegeben haben, diese Informationen tatsächlich zu veröffentlichen. Aber jetzt im Falle des Stratfor-Leaks wurden diese Daten ja nicht von einem Stratfor-Mitarbeiter, der gesagt hat, hier passieren irgendwelche unethischen Dinge, geleakt, sondern sie wurden halt von Anonymous-Aktivisten geleakt oder halt LulzSec oder AntiSec. Das ist ja alles mittlerweile irgendwie mehr oder weniger ineinander übergegangen, die halt in diesen Server eingebrochen sind, da irgendwelche Backdoors installiert haben und die Daten dann letztendlich abgegriffen haben. Also wir haben es hier definitiv nicht mit Whistleblowing zu tun, sondern mit Leuten, die sich aktiv von außen dafür eingesetzt haben, dass diese Daten an die Öffentlichkeit gelangen. Das heißt, dass WikiLeaks halt wirklich von seiner Position als Whistleblowing-Plattform abgewichen ist. Die sind und halt gesagt haben, wir sind primär eine Plattform, wo irgendwelche Dokumente, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind, veröffentlicht werden können. Aber es hat halt nichts mit Whistleblowing zu tun. Und das finde ich eine Entscheidung, die eigentlich in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet worden ist. Dass es sich hier eben gar nicht um Whistleblowing handelt. Es hat ja auch davon abgesehen, was man ethisch und taktisch davon hält, hat es ja auch juristisch eine ganz andere Bedeutung. Denn ein Whistleblower, der kann eventuell noch straffrei bleiben, wenn man sagt, das ist halt Whistleblowing und so. Aber wenn jetzt jemand in diese Server sich reinhackt, da gibt es ja keine Chance, dass der dafür nicht bestraft wird. Und das muss WikiLeaks ja auch gewusst haben. Eigentlich zwei, ich habe noch zwei abschließende Fragen, dann bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Nämlich, was können wir von Bradley Mannings Fall lernen für zukünftige Whistleblower? Also wenn du mal irgendwann Gulli irgendwie Missstände aufdecken willst, was hast du von Bradley Manning irgendwie was gelernt, oder? Ich sag mal so, wenn ich jetzt jemand wäre, an den sich ein Whistleblower vielleicht wendet, hätte ich davon was gelernt. Nämlich, dass man da den menschlichen Faktor auf keinen Fall unterschätzen darf. Also wenn es jetzt alles so gewesen ist, wie sich das derzeit darstellt, halt mit dieser Beichte an Adrian Lamo und so weiter, dann zeigt es uns halt tatsächlich, dass wir den menschlichen Faktor bei der Sache nicht unterschätzen dürfen. Selbst wenn man seinem Informanten halt technisch gesehen Anonymität garantieren kann, muss man halt berücksichtigen, dass so eine Sache psychologisch eventuell sehr belastend für jemanden ist. Und man muss abschätzen können, ob er vielleicht dann irgendwelche Dummheiten macht und muss vielleicht darauf reagieren, dass er das tun könnte. Vielleicht auch, indem man Ja, selber sich das. als Ansprechpartner zur Verfügung stellt oder irgendwas. Ich weiß nicht genau, was man da tut. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr problematisch, wenn man jemanden dann wirklich mit dieser Tat alleine lässt. Ich meine, der sitzt da in seiner Basis im Irak. Um ihn rum sind nur, wenn man seinen Schilderungen glauben darf, irgendwelche Testosteronen vollgepumpten Hyperpatrioten, mit denen er über sowas auch nicht reden kann. Und dann irgendwann ist er dann halt so verzweifelt, dass er den Erstbesten anschattet, der ihm einfällt. Da war wohl vermutlich auch das Problem, dass er irgendwie kein soziales Umfeld hat oder so. Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist natürlich eine Frage, vertraut man in dem Moment überhaupt irgendwem? Aber wenn ich mich jetzt jemandem mit sowas anvertrauen wollte, dann würde ich vielleicht zu einem Verwandten gehen oder zu einem guten Freund gehen, wo ich weiß, dass der für sowas Verständnis hätte. Und nicht irgendeinen Fremden dann anchatten, selbst wenn er mal WikiLeaks mit 10,50 € unterstützt hat oder so. Und das ist einfach, sowas darf man halt nicht außer Acht lassen, wenn jemand halt in dieser Situation dann halt emotional entsprechend so belastet ist, dass er dann solche Sachen macht. Das ist halt sehr, Aber sehr das hätte ja für problematisch. dich, aber das hätte ja für dich in deiner Arbeit keine Auswirkungen, ob er dir jetzt diese Informationen gibt und dann irgendwie da psychisch zusammenbricht darunter, hat ja jetzt erstmal keinerlei Auswirkungen auf deine Arbeit oder nur auf deine persönliche Sicht der Dinge, Sage ich oder? mal so, ich habe ja schon als Journalist, denke ich mal, eine Verantwortung für meine Informanten. Also hätte das durchaus eine Auswirkung. Das ist die eine Sache, die ich daraus lernen würde. Die andere Sache ist wesentlich nerdiger und wesentlich weniger kontrovers. Man sollte dasselbe Passwort nicht für jeden Scheiß verwenden, dann hätten sie IT-forensisch bei ihm nicht so viel gefunden. Ist nun mal so. Ja. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber man kann es ja nicht oft genug sagen. Das auch. Wobei ich finde es problematisch mit WikiLeaks. Also ich hätte mich, glaube ich, also wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, würde ich, glaube ich, mit den Informationen, die ich habe, die Finger von WikiLeaks lassen. Und das kommt nämlich, führt dann nämlich zu meiner zweiten Frage. Wie sieht denn jetzt die Zukunft von WikiLeaks aus? Warum Und würdest du den, OpenLeaks und warum so. würdest du die Finger von WikiLeaks lassen? Das interessiert mich jetzt. Weil es noch kein, also weil, klar sagen wir beide, das würden wir schon als journalistisches Plattform und so würden wir das merken. Aber ich würde dann das doch lieber dir geben, die sagen kann, hier Informantenschutz, ich muss meine Quelle nicht preisgeben, als So, jemanden, der sich das ist aber auch darauf nicht nicht komplett wirklich. foolproof. Da gibt es also gerade in Deutschland alle möglichen Optionen, dass man trotzdem versuchen würde, von mir eine Aussage zu kriegen. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich groß sagen, ich würde niemals meine Informanten verraten. Bloß das kann ich nicht, weil ich in der Situation noch nie war, dass sie mich dann tatsächlich in den Knast gesteckt haben. Von daher werde ich mich hüten, irgendwelche Aussagen zu treffen, wo ich dann nicht weiß, ob ich sie halten kann. Ich vermute mal, dass Ja, es. weil Das ist einfach vermutest. sowas. Das, ja, ich vermute mal, dass ich es dann tatsächlich nicht täte, aber. Es kann halt keiner garantieren, der in der Situation noch nicht war. Ich hasse Leute, die dann so total heldenhaft tun, die sagen, sie hätten im Dritten Reich Juden versteckt oder irgendwas, ohne in der Situation jemals gewesen zu sein. Das ist so eine der Sorten der Leute, die mich im Internet immer noch aufregen kann, was nach 10 Jahren schon nicht mehr viele Leute schafften. Von Ja, daher, da. meine. Und Und es gibt daher? immer, ja, da will ich halt nicht zu groß reden und es gibt immer Möglichkeiten. Wenn es irgendwie dann um die nationale Sicherheit oder sowas geht, nicht wahr? Dann ist das auch wieder die Frage. Also Laxus schreibt gerade kein natürlich, also keiner sollte sich auf den Informantenschutz verlassen. Nein, natürlich nicht. Aber habe ich die Möglichkeit, mich einer Plattform zuzuwenden, jetzt natürlich mit den Sicherheitsmaßnahmen, wenn ich sie wüsste, mit VPN und Tor und wie auch immer. Oder die rechtlich erstmal gar keine Plattform hat, oder wende ich mich an jemanden, der rechtlich zumindest re theoretisch die Möglichkeit hat, weil wenn ich dir jetzt irgendwelche Materialien gebe, kommt es natürlich auch auf den Grad der Präsenz, also der Brisanz an. Aber es ist ja auch jetzt nicht so einfach, wirklich einen deutschen Journalisten oder eine deutsche Journalistin in ein deutsches Gefängnis in Beugehaft zu stecken und sie dann zu foltern und wie auch immer. Da wäre ja Ja, dann also auch gefoltert wurde man dem. vermutlich nicht. Ja, also da wäre Also ja auch ich die. glaube, Also da kann da man sich hierzulande dann schon drauf verlassen, hoffe ich zumindest. Aber da wäre mir kein Fall bekannt. Also selbst wenn dann irgendwann, also ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich dir die Militärakten gegeben hätte, die Bradley Manning weitergegeben hat, dass du in Deutschland dann da als Journalist dann wirklich ins Gefängnis und irgendwelche Schwierigkeiten gekriegt hast, hättest. Also ich, Das weiß ich keine Ahnung, nicht. vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich finde, Journalisten haben da immer noch einen anderen Stellengrad als einen WikiLeaks. Das könnte durchaus sein, wobei das auch je nach Land unterschiedlich ist. Aber die Frage ist halt auch einerseits natürlich nach der Sicherheit, andererseits auch die Frage danach, wie viele Leute man erreichen kann. Das müsste man sich dann auch überlegen, vielleicht auch je nach Art der Information. Ich meine, ich Ja, würde mich natürlich wobei ich. geschmeichelt fühlen, wenn du mit dem Zeug dann zu mir kommen würdest. Ja, dann muss ich jetzt mal zur Bundeswehr. Also ich finde halt einfach die Möglichkeit, also es ist vielleicht auch nur so eine vorgetäuschte Sicherheit, die man dann hat, wenn man sich an einen Journalisten wendet Ja, oder sich so. auf Gesetze zu Aber verlassen, ist immer ein bisschen problematisch, aber so klar, und auch auf verstehe den ich das schon. Journalisten, weil man weiß ja nicht, was das für ein Journalist ist und ob er wirklich nicht sofort den Namen preisgibt oder so. Aber ich glaube, da ich ja jetzt auch nicht so der Nerd bin und mich im Internet auskenne, schicke ich dir, glaube ich, irgendwann mal Post über die Missstände bei Möb-Möb-Org. Das kannst du gern tun. Ich kann dir meine Adresse dann auch geben. Ich habe auch irgendwie dann verschlüsselte Chats und so. Oder wir treffen Auf uns jeden mal, Fall. dann würde ich den Akku aus meinem Handy rausnehmen. Genau. Nee, aber was ich halt bei WikiLeaks und deshalb meine Frage wegen der Zukunft zu WikiLeaks, da kommt halt nichts mehr. Also du hast bei Wikipedia, bei WikiLeaks hast du momentan, klar, da gab es jetzt ein paar Enthüllungen, aber du hast auf der Homepage stehen, ja, wir suchen gerade Spender. Ja, klar, die sind Und mehr damit beschäftigt, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, als wirklich damit Leaks zu veröffentlichen. Von daher muss man schon sagen, dass so eine Plattform wie WikiLeaks halt dann doch relativ angreifbar ist. Das hat man ja gesehen durch diese, wie sie es nennen, Finanzblockade oder so, dadurch, dass sie halt keine regelmäßigen Einnahmen haben. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und auch dadurch, dass sie halt juristisch diese unsichere Stellung haben. Plus, was ich bei WikiLeaks aber auch als Problem sehe, ist, dass es sehr zentralisiert und sehr hierarchisch aufgebaut ist. Und dadurch, dass man Assange halt jetzt sehr in seiner Position geschwächt hat, dadurch, dass er halt im Hausarrest sitzt und nicht wirklich so agieren kann, wie er es möchte, hat man WikiLeaks halt sehr geschwächt. Das sehe ich auch als Problem, diese stark hierarchische Struktur. Wenn ich so eine Whistleblowing-Plattform aufbauen würde und schon wüsste, dass ich mich da angreifbar mache, also ich meine, Assange spielt ja gerne den Revolutionsromantiker und er tut ja auch so, als wäre er so wahnsinnig mit dem Gesetz in Konflikt und so. Domscheit Berg war ja immer ja der Brave, der das irgendwie dann auf Seite des Gesetzes und mit dem System und so regeln wollte. Assange sieht sich ja dann schon gerne als Revolutionär. Es gibt ja in deren Shops gibt's auch dann T-Shirts mit Viva la Information und dann Assange in so einer Guevara-Pose mit Mütze und es ist unglaublich albern. Aber jedenfalls sieht er sich ja gerne in dieser Rolle. Bloß er ist insofern da nicht konsequent, als er seine Organisation nicht so organisiert hat. Er hat zwar dann die Möglichkeit, dass einige seiner Mitarbeiter anonym sind oder so, aber er hat keine Dezentralisierung, er hat auch nicht irgendwie eine Zellenstruktur oder sowas, sondern alles läuft eigentlich bei ihm zusammen. Das sehe ich für WikiLeaks auch als großes Problem an. Das würde ich schon in einem normalen Unternehmen als Problem ansehen, wenn das so an einer einzelnen Person hängt. Aber bei so einer Seite wie WikiLeaks, die sich halt in so einer Grauzone bewegt, sehe ich das noch als viel problematischer an. Und da steht halt auch Assange, denke ich mal, sein Ego im Weg. Er möchte halt alles selbst machen, weil das irgendwie sein Baby ist und weil er glaubt, er wüsste sowieso am besten, wie es geht, weil er halt extrem intelligent ist, was er auch zweifellos ist, bloß das ist auch nicht alles. Und wie gesagt, sein Ego steht ihm da, denke ich, teilweise sehr im Weg, was ich durchaus für WikiLeaks auch weiterhin als Problem erweisen könnte. naja, das ist immer mit den intelligenten Männern, die denken dann, sie wären intelligenter als alle anderen und alle anderen total bescheuert und doof. Ja. Die Und selbst wenn er jetzt extrem intelligent ist, dann kann er halt trotzdem nicht alles. Und Ja, es muss auch trotzdem ohne ihn funktionieren, finde ich. ich teile deine Meinung bei WikiLeaks. Ich sehe halt auch nicht bei OpenLeaks momentan, dass da was kommt. Also die sind auch noch zu. Und Ja, OpenLeaks fragt leidet, und die. glaube ich, unter verstärkter Verpeilung. Die geben dauernd irgendwelche Starttermine an, aus denen da nichts wird und so. Und irgendwie hat man von denen auch lange nichts mehr gehört. Vielleicht ist ihm das einfach zu peinlich, dass er noch nicht wirklich was vorzuweisen hat oder so. Dann gab es ja noch diesen Stress mit Domscheit Berg und dem Chaos Computer Club und so. Und irgendwie glaube ich, ja, weiß nicht, irgendwie ist dieser Zickenkrieg derzeit in den Medien, aber inhaltlich hat man von denen lange nichts gehört. Ja, Hier schreibt Laxo und gerade, dass er nicht glaubt, dass viele Journalisten technisch versiert genug sind, um die Kommunikation mit Informanten abzusichern. Das stimmt leider. Ich kenne Leute, denen würde ich auch noch zutrauen, dass sie ihre Informanten anrufen. naja, aber da trifft man sich im Trenchcoat und mit Mütze, also mit Das Hut, wäre ja gar nicht irgendwo so in schön, der wenn Ecke. es Es gibt auch noch ein Leben außerhalb des Internets, lieber Ja, Chat. ein Aber persönliches Treffen wäre ja auch gar nicht so das Falsche. Bloß, wie gesagt, dann müsstest du dein Handy zu Hause lassen. Ja, oder ich lasse dann halt den Umschlag irgendwo liegen und du darfst den dann abholen und so. Sowas kann Das auch kennt man doch heutzutage alles aus den alten funktionieren. Spionagen. Sowas kann auch heute noch funktionieren. Und du kannst auch mit sensiblen Dokumenten in den Copyshop gehen und kannst sagen, ich hätte das gerne einmal eingescannt auf irgendeinem total langweiligen USB-Stick mit einem Firmenlogo drauf. Und die merken niemals, dass du da irgendwas Brisantes eingescannt hast. Das funktioniert definitiv. Zahlst du bar, kein Problem. Ja, also ich sehe momentan irgendwie schwarz für Whistleblowing. Weil, also ich bin mal gespannt, wie das mit Bradley Manning ausgeht, aber wenn das, da wird ein Präzedenzfall draus gemacht, der wird auch noch ein paar andere Whistleblower davon abschrecken, überhaupt irgendwas zu sagen. Und Ja, dann das. jetzt mit dem Verschwinden der Plattform wird es ja auch immer schwerer. Und wie gesagt, das Netzwerk der Whistleblower sagt ja auch erstmal, sie würden jeden davon abraten, das nicht zu tun, weil einfach kein Schutz gewährleistet ist, dass da irgendwas Gutes auch dabei rauskommt. Ja, also WikiLeaks hat ja immer diesen Slogan, Courage is contagious, Mut ist ansteckend. Das halte ich auch für den größten Quatsch, den ich seit langem gelesen habe. Ganz einfach, weil so ist, sobald sie jemanden erwischen, wird ein Exempel statuiert und das schreckt dann meines Erachtens auch andere Leute eher ab. Also das sehe ich sehr, sehr kritisch und man versucht natürlich an Manning ein Exempel zu statuieren. Vor allem Obama geht unglaublich hart gegen Whistleblower vor. Er hat zwar behauptet, er will die transparenteste Regierung der Welt haben, aber das hat natürlich hinten und vorne nicht gestimmt. Jetzt wird der Dude wieder meckern, dass sich das in der Datensuppe auch schon ein paar Mal erwähnt hat. Habe, aber das ist mir jetzt gerade egal. Obama hat ja unter dem Espionage Act mehr Whistleblower angeklagt als alle US-Regierungen seit halt der Einführung dieses Gesetzes 1917 zusammengenommen, obwohl er behauptet hat, er hätte die transparenteste Regierung der Welt. Er hat ja vor allem sich auch redlich Mühe gegeben, die Missstände der Bush-Regierung geheim zu halten. Zum Beispiel hat er ja dieses Warrantless Wiretapping-Programm der NSA, wo halt US-Bürger ohne Richterbeschluss abgehört wurden oder so. Da hat er ja den Beteiligten Straffreiheit zugesichert, hat aber nichts dagegen getan, dass die Leute, die das damals aufgedeckt haben, halt Repressionen erfahren haben. Und dann gibt es noch einen CIA-Mitarbeiter, der jetzt unter dem Espionage-Act verurteilt worden ist zu einer Haftstrafe, weil er halt Informationen über Folter in Guantanamo weitergegeben hat und solche Sachen. Also das ist schon sehr fragwürdig alles. Obama hat in puncto Bürgerrechte halt sehr viel versprochen, aber gehalten hat er da bis jetzt nichts. Und das ist definitiv ein gefährliches Klima für Whistleblowing. Insgesamt denke ich, dass wir halt seit 2001 ein gefährliches Klima für Whistleblowing haben. Denn es ist einfach, weil die Gesellschaft seitdem viel paranoider geworden ist, viel autoritärer und viel nationalistischer. Und das ist halt alles, sind halt alles Tendenzen, die halt Whistleblowern nicht entgegenkommen. Andererseits haben wir natürlich die technischen Entwicklungen, die sowas vereinfachen könnten. Aber es ist auf jeden Fall gesellschaftlich ist es schwieriger geworden. Ja, also auch die Regierung, weil die einfach da so, also wenn man darauf guckt, was unter dem unter den Terrorgesetzen oder so da Ja, passiert ist, ist selbstverständlich. ja klar. Es Klar, ist, es geht das halt sehe ich alles in auch. die Richtung, dass man halt irgendwie seinen Staat oder seine Behörden oder seine Regierung halt durch diese Whistleblowing-Akte schwächen könnte. Wie gesagt, man könnte argumentieren, warum haben die überhaupt so viel Dreck am Stecken, dass man das geheim halten muss. Aber die sagen dann halt, sie müssten es geheim halten, damit die Feinde ihnen nicht draufkommen oder solche Sachen. Also es ist gesellschaftlich ist es ein sehr gefährliches Klima, bloß ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich noch auf dem Wege ist, schlimmer zu werden. Manchmal hat man ja auch so eine Pendelbewegung, dass es dann irgendwann wieder in die andere Richtung geht. Also da wage ich jetzt nicht unbedingt eine Prognose. Es ist auf jeden Fall so, dass der Fall Manning sich so auswirken könnte, dass Leute tatsächlich abgeschreckt werden. In seiner Position möchte ja Ja. keiner sein. Ich meine, er ist jetzt seit fast 2 Jahren in Untersuchungshaft. Er ist da auch zeitweise sehr schlecht behandelt worden. Und ja, er hat, glaube ich, nicht so groß eine Zukunftsperspektive. Die werden ihn vermutlich bestenfalls lange wegsperren. Ja, das Sei stimmt. denn, dass er halt jetzt so einen Deal macht und gegen Assange eventuell aussagen würde, dann würden sie ihn vielleicht milder bestrafen. Aber ich weiß nicht, ob er das tut oder ob er überhaupt die Möglichkeit dazu hat. Ich weiß ja nicht, ob er überhaupt Informationen gegen Assange hat. Assange ist ja eigentlich in diesen Sachen relativ clever. Ich weiß nicht, ob er Manning überhaupt irgendwas gegeben hat, was diesen in die Lage versetzen würde, gegen ihn auszusagen. Die US-Regierung hätte Aber das der sicher ist gerne, aber es ist ja nicht mal gesagt, dass er diese Information überhaupt hat. Ja, der Assange mutiert aber irgendwie zum neuen Staatsfeind der Amerikaner, habe ich irgendwie das Gefühl so. Ich glaube, Also, das ist oder ja schon WikiLeaks lange. an Das ist ja sich. schon lange. Ja. Das ist ja vor relativ langer Zeit, selbst vor diesem Collateral Murder Video, also 2010, ist ja tatsächlich ein Dokument geleakt, wo es darum ging, wie man WikiLeaks schwächen könnte. Halt durch irgendwelche Propagandamaßnahmen oder so. Von der, ich glaube von der CIA, aber auf jeden Fall von irgendwelchen US-Regierungsbehörden. Ja. Gut, hast du noch Fragen oder hat der Chat noch Fragen oder ein Themen, was besprochen werden muss zu den Themen? Also ich bin fertig. Ganz spontan habe ich jetzt eigentlich nichts. Ich glaube, der Chat war auch schon wieder mit Mantras beschäftigt. Ja, Rio hat uns irgendwie so ein bisschen die Show gestohlen heute mit seinem Mantra-Shop. Ja. Der kann, der muss sich immer in den Vordergrund spielen hier, der Kerl. Gut, aber dann, also wir können ja so sagen, wer den Podcast dann irgendwann nochmal hört, also jetzt nicht live dabei war, kann auf den Shownotes zur Sendung nochmal, wenn er Fragen hat, sie da formulieren. Ich gucke da ab und zu mal drauf und dann können wir das nachtragen, sollte sich irgendwas... Ja, klar. Und sollte sich irgendwas ergeben von wegen Manning oder so, gucken wir, ob das sendungrelevant ist oder nicht, oder muss man gucken. Wobei ich mir gedacht habe, die Informationen, die wir jetzt hatten, tun wir nochmal irgendwo veröffentlichen, damit die Leute wissen, wo wir unsere Quellen her haben und so. So als Zusammenfassung ist auf jeden Fall kein Fehler. Und man darf mir selbstverständlich auch gerne irgendwelche Umschläge oder geheimnisvollen Pakete schicken. Also wenn es tickt, lasse ich es zu, aber irgendwelche Insider-Informationen nehme ich natürlich gerne. Ach, kein Geld. Hätten doch Umschläge mit Geldscheinen sein können. Nehme ich auch, aber mir geht es jetzt eigentlich eher um irgendwelche tollen Stories, weil ja die Leute im Chat alle sagen, sie hätten irgendwelche Whistleblowing-Informationen, die würde ich natürlich gerne nehmen. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Dann bedanke ich mich bei dir für die Sendung. War schön. Hat Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. War eine coole Sendung auf jeden Fall. Dann sind wir heute fertig. Tschüssi, Shetty und alle möglichen Leute. Ja, tschüss und schönen Abend noch. Und wie gesagt, also mein Briefkasten steht euch offen.